Wenn ich am auch Leipzig, guten Tag. Ja, ich wär noch mal blöde mit dem Scheißding. Ich hab mir hier vor dem Donnerstag, das geht nicht. Wie funktioniert denn die Scheiße hier? Was haben Sie denn gekauft? Ja, so Scheiße hier. Ich bin... Dann kommen Sie doch mal hier ab und schauen wir uns das mal an. Ich komme doch immer dorthin, oder was? Mit der Scheiße hier. Wie geht denn das? Wo ist hier vorne und hinten? 200 Puls hab ich. Bald. Dö. Scheiße! Mit der Scheiße hier! Wie geht denn das? Also am besten, Sie kommen nochmal her. Ich komme nicht her! Das Gerät mitzubringen, dann zeigen wir Ihnen das mal an einem anderen Gerät. Wie? Dann kriegt man das doch auf jeden Fall hin. Ich sehe nicht, einen schwarzen Bildschirm habe ich! Einen schwarzen Bildschirm! Ein ganzes Wochenende! Scheiße! Ja, am besten mal herkommen. Ja, nur wie hat denn du noch? Sehen, was ich war doch schon mal dort und hab das Ding gekauft. Jetzt bin ich heime gefahren mit der Scheiße. Wie geht denn das? Die also von der Ferne, also am Telefon ist es sowas sehr schlecht. Wo kann man denn hier überhaupt, dass man mal hier, dass man mal was sieht? Ja, also wie gesagt, von der Ferne an Netz haben sie eine angeschlossene und Antenne ist auch dran. Kabel, alles dran. Ich hab sogar eine Kassette. Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das ich mal an. Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster raus! Wie gesagt, schauen wir mal rein, gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen, was wir machen. Ich hau ihn weg! Naja, das die müssen Scheiße. Wir nicht unbedingt machen. Wirklich? Da hat er sicher Geld gekostet. Ja! 699 Mark! Scheiße! Hier steht on, off! Soll ich da drauf drücken oder was? Na, drücken Sie doch mal drauf. Wenn es ordentlich angeschlossen ist, drücken Sie doch mal auf den Netzschalter. Jetzt geht er. Na, sehen Sie. Das gibt's doch gar nicht. Na, aber wenn Sie dann noch irgendwie mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir Ihnen das hier auch mal wieder zeigen. Der geht! Alles klar, das gibt's doch gar nicht, der geht! Ich hab hier auf den Knopf gedrückt und der geht! Na wunderbar. So eine Scheiße, der geht! Ich rege mich öfter am Wochenende und der geht! Oh! Na wunderbar. Wunderbar! Prima! Bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass up. To the top, I like the beat, get ready to run the bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass goes to the boys, super duper fly. Bring the bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass goes to the boys, super duper fly. Bring the bass up to the top. I like the beat, get ready to run the bass up. We'll be right back.

Let me tell you feelings. I wanna know your secrets. I wanna dance and move my feet. Take me to the rhythm. Can you feel the summer heat? Set it up, build a foundation. Boys and girls, right across the nation. Give it up, feel the vibration in your soul. Build a foundation of love. We'll be right back. of space and time. You don't have to say goodbye. Leave me in the morning light. You don't have to say forever tonight. You don't have to say goodbye. Turn around and make me cry. Let's stay here in heaven really wondering how and why I find out around. I am ready to fly so high. Are you ready for you and I? 'Cause it's more than I can say. It's more than I can say. Let's get ready. I am ready to fly so high. Are you ready for you and I? 'Cause it's more than I can say. Nothing wrong. Don't be Don't you know that

think it's time to put an end to it. Try to clean my hair again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control of me. Try to keep the frequency. Keep control of me. Try to keep the frequency. I'll break up all the things behind me. Going on the other way. Try to find myself again slowly. To move on. is closed forever. Mr. Lover, Lover, Mr. Lover, Lover.